Drei Minuten Theater. Diesmal Corpus Delicti von Juli C. Gespielt wird im Theater Drachengasse im 1. Bezirk in Wien bis zum 15. Juni 2013. 2057. Sie haben Ihren Ernährungsbericht nicht abgegeben? Ihre sportliche Leistungskurve bricht ein? In Ihrer Wohnung ist erhöhte Bakterienkonzentration nachweisbar? Da werden wir Sie wohl zu einem klärenden Gespräch vorladen. Ein Mensch, der nicht nach Gesundheit strebt, wird nicht krank, sondern ist es schon. So geht es Nina Holm in dem Theaterstück Corpus Delicti. 2057 sind in der Gesellschaft, in der sie lebt, alle Krankheiten ausgerottet. Damit das so bleibt, überwacht der Staat die Gesundheits- und Lebensstandards. Und das macht er rigoros. Ich erkenne mein Leben nicht mehr. Ich erkenne mein Leben nicht mehr. Wir freuen uns. Deshalb zum einen da gibt es keinen Pardon. Auch wenn Mia meint, sie bräuchte nach dem Selbstmord ihres Bruders Moritz nur ein wenig Ruhe. Ich, Mia Holl, entziehe einer Gesellschaft das Vertrauen, die auf der Angst vor dem Menschlichen gründet. Ich entziehe Gesundheit einer Zivilisation ist ein Zustand das Vertrauen, des die den Geist an den Körper geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht die bloße Abwesenheit. Ich entziehe einem Staat das Vertrauen, der besser weiß, was gut für mich ist als ich selbst. Ich entziehe jenem Idioten das Vertrauen, der das Schild am Eingang unserer Welt abmontiert hat, auf dem Stand. Vorsicht, Leben kann zum Tode führen. Diesen spannenden Stoff, angesiedelt zwischen Science-Fiction und Polit-Thriller, bringt das Theater Drachengasse als österreichische Erstaufführung. Gespielt von Tamara Stern, Volker König, Melanie Herbe und Dirk Warme. Videoprojektionen und Musik unterstützen die Zeitreise ins Jahr 2057. Corpus Delicti ist von der deutschen Autorin Juli C. 2007 als Theaterstück konzipiert, erschien es 2 Jahre später auch als Roman. Corpus Delicti, Theater Drachengasse, bis zum 15. Juni 2013. Der gesunde Mensch fühlt sich frisch und leistungsfähig mit optimistischem Rüstungsvertrauen, geistiger Kraft und einem starken Seelenleben. Sie hörten eine Produktion von 3 Minuten Theater, am Mikrofon Winfried Sochor.